1. Die Wohnung sollst du aus Zen Teppichen herstellen, gefertigt aus geswirntem Bisses, blauem und rotem Purpur soe Karmesin, wobei sie Kunstvoll mit Karuben versiert sein sollen. 2. Jeder dieser Teppich soll ein Lange von 28 Ellen und ein Breit von 4 Ellen aufweisen, al Teppich müssen debi das gleich Maß haben. 3. 5 Teppich sind Jewels zu einer Einheit zusammen zu fügen. 5. Und den Sormen des Orsisten Teppichs der einen Flash soe des Orsisten Teppichs der anderen Flash sollst du schleifen aus blauem Purpur anbringen. 5. 50 Schleifen sind in dem einen Teppich anzubringen und ebenso 50 Schleifen am Rand des Teppichs der anderen Flash, so dass die Schleifen einander genau gegenüber liegen. 6. Danach sollst du 50 Goldin Haken herstellen und die Teppich mit Hilfe dieser Haken zusammenfügen, damit die Wohnung ein vollständige Einheit bildet. 7. Des Weiteren sollst du Teppich aus Ziegenhaar al Zeltdach über der Wohnung anfertigen, hierfür sind 11 Teppich vor Zusehen. 8. Jeder dieser 11 Teppich soll ein Lange von 30 Ellen und ein Breit von 4 Ellen haben, wobei al 11 Teppich das Gleichmaß aufweisen müssen. 9. 5 dieser Teppich sind separat zu einer Einheit zu verbinden, ebenso die restlichen 6, der 6. Teppich soll debi auf der Vorderseite des Zeltes doppelt gelegt werden. 10. Und den Sormen des Orsisten Teppichs der einen Flash soe des Orsisten Teppichs der anderen Flash sind Jewels 50 Schleifen anzubringen. 11. Du sollst 50 Kupfern Haken herstellen und dies Haken durch die Schleifen ziehen, das Zeltdach so zusammen zu fügen, dass es ein geschlossen Einheit bildet. 12. Die Hafte des Überschüssigen Teppichs, der über die Zeltteppich hinausragt, soll auf der Rückseite der Wohnung herabhängen. 13. Von der Überschüssigen Lange der Übrigen Zeltteppich soll auf beiden Seiten Jewels ein L über die Langseiten der Wohnung überhängen, dies vollständig zu bedecken. 14. Darüber hinaus sollst du ein Überdeck für das Zeltdach aus rotgefarbten Widerfällen anfertigen und darüber noch ein weitere Überdeck aus Sikufällen. 15. Ferner sind die aufrechtstehenden Bretter für die Wohnung aus Akazienholz herzustellen. 16. Jeds Brett soll ein Lange von 10 Ellen und ein Breit von 1,5 Ellen haben. 17. Jeds Brett muss zwei Zapfen besitzen, die miteinander verbunden sind, auf dies Weise sind el Bretter der Wohnung anzufertigen. 18. Für die Nachsuden ausgerichtetseet der Wohnung sollst du 20 Bretter anfertigen. 19. Unter dies 20 Bretter sind wirzig silben fast zu setzen, wobei Jeds Brett zwei fast für sein beiden Zapfen erholt. 20. Ebenso sind für die Ander, nach Norden ausgerichtetseet der Wohnung 20 Bretter vor Zusehen. 21. Dies Bretter benotigen ebenfalls wirzig silben Fass, wobei Jeds Brett zwei Fass erholt. 22. Für die nach Westen gerichtetseet der Wohnung sollen 6 Bretter hergestellt werden. 23. Zwei Bretter sind für die Eckbereich der Wohnung und der Rückseite zu fertigen. Die sollen sowohl im unteren als auch im oberen Teil für den einen Ring doppelt ausgeführt sein. 24. Beide Bretter müssen auf dies Weise beschaffen sein, die beiden Eckbereich zu bilden. 25. Insgesamt sind es somit acht Bretter im iteren sechsen silbernen Fassen, wobei Jeds Brett zwei Fass besitzt. 26. Des Weiteren sollst du 5 Riegel aus Akazienholz für die Bretter der einen Seite der Wohnung anfertigen. 27. Ebenso 5 Riegel für die Bretter der anderen Seite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der nach Westen gerichteten Rückseite der Wohnung. 28. Der mittlere Riegel muss debi in der Mitte der Bretter von einem und zum anderen durchlaufen. 29. Die Bretter sind mit Gold zu übersehen, auch die Ringen ihnen, diese Aufnahme der Riegel dienen, sollen aus Gold gefertigt und die Riegel ebenfalls mit Gold übersogen werden. 30. Die Wohnung sollst du genau nach dem Muster aufrichten, das dir auf dem Berg. Gesetzt wird. 31. Ferner soll ein Vorhang aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und geswirntem Bisses angefertigt werden, der Kunstvoll mit Karuben versiert ist. 32. Dieser Vorhang ist in via mit Gold übersogen in Solen aus Akazienholz zu befestigen, welch Goldin Nagel besitzen und auf via Silbernen Fassen stehen. 33. Der Vorhang soll unter den Haken platziert werden, hinter diesen Vorhang sollst du die Leid mit dem Gesetz bringen. Somit dient der Vorhang als Trennwand zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. 34. Die Deckplatz sollst du auf die Leid des Gesetzes im Allerheiligsten legen. 35. Den Tisch sollst du außerhalb des Vorhangs aufstellen und den Luchter gegenüber dem Tisch auf der Südseite der Wohnung, waren der Tisch auf der Nordseite platziert wird. 36. Ferner sollst du einen Vorhang für den Zelteingang und Fertigen, ebenfalls aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und Geswirntem Bisses, Kunstvoll bestickt. 37. Für diesen Vorhang sind fünf Säulen aus Akazienholz herzustellen und mit Gold zu übersehen, auch die zugehörigen Nägel sollen aus Gold sein. Zudem sind fünf Kupfern Fass für SIE zu Jessen.